Dankeschön. Oh, jawohl, danke. Dankeschön. Dankeschön. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Damit wäre mein Vorspruch in Hochdeutsch auch schon am Ende. Und ich kann das Wort weitergeben an den Herrn Adolf Techtmeier aus dem lieblichen Ruhrgebiet. Das ist er hier mit die Kappe, ne? Ja, also, auch nochmal, guten Abend allerseits, ne? Und Janne, ich darf, ich darf vielleicht auch nochmal erst nochmal vorstellen, nicht als anständiger Mensch, macht man ja schon mal. Mein Name ist also, ja, da, wie gesagt, ne? Oder wollen wir sagen, Techtmeier, ist angenehm. Mit der Familie, 5 Mann hoch, ne, die Oma auch noch mit bei. Denn ja, die 2 Kleine, ne, die Roswitha geht ja noch in der Schule. Und die Elvira geht mit einem Gastarbeiter. Ah ja, das sind mal so diese Familienverhältnis. Ehrlich, da können sie nichts da machen. Ja, aber die ist sonst auch in der Ehe, flutscht alles wunderbar. Nicht? Unser Mama lässt ihn übrigens alle herzlich grüßen. Ehrlich, lässt ihren Fernbleiben leider entschuldigen, aber die hat keine Zeit mehr für den Friseur gehabt. Ne? Sonst wäre die selber hier. Sie, die hat jetzt in 14 Tagen 25 Pfund abgenommen durch diese neuen Algenpulver. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das müssen Sie im Wasserglas quirlen, die ganz schnell runter und dann wird das im Magen zu Sülze. Da wird also schlecht von, dass man Eisbein gar nicht mehr angucken möchte. Ja, was ist sonst auch? Politisch sind wir astrein, ne, kein Student in der Familie. Also sowas kommt bei uns überhaupt nicht in Frage. Aber ich darf erst mal hinsetzen. Ich habe in der letzten Zeit immer noch so malessen mit den Knien, ne? Ja, ehrlich, lass auch die Kappe auf, jetzt bei dem Wetter. Und ich habe auch noch Schwerlast mit den Ohren. Aber jetzt wollte ich überhaupt ganz was anderes. Dass Sie wirklich von den heutigen Abend auch für Ihren ganzen Leben was mit nach Hause nehmen. Nämlich über diese Öko-Umweltgefahren, nicht saure Wälder, Chemikalien in der Luft, Östrogene in der Kälber und in der Muttermilch. Ja, diese Sachen. Na, ich meine, ist doch so, wenn der moderne Mensch das Wort Chemie hört, ich denke da gleich so an tote Fische im Rhein, die da in den Abwässern der Wissenschaftler ertrunken sind, oder vor dem geistigen Auge entsteht eine Frikadelle, die schon mal so ein bisschen hinüber war, ne, und haben sie mit Nitrat wieder aufgemöbelt. Und manch einer denkt auch an Vierfruchtmarmelade, ne. Tafelwein, das sind doch alles diese chemikalische Dingens, ne? Ja, oder denken wir mal, der Clou, ne, die Pille. Ich meine, wir sind ja hier unter uns, ne? Ja, stellen Sie vor, die hätten wir vor 20, 30 oder 50 Jahren schon gehabt. Ja, wer weiß, ob wir heute den Saal überhaupt voll gekriegt hätten, ne? Aber nun ist ja die Chemie, kann man sagen, doch wohl die älteste Chose der Welt. Nämlich der erste Mensch, Sie, der konnte schon den Trick. Passen Sie mal auf, was ich Ihnen jetzt mal vormache. Ja, haben Sie gemerkt? Ja, der hat funktioniert. Nee, aus Sauerstoff habe ich eben Kohlensäure von gemacht. Ja, und das können Sie nämlich auch alle ganz leicht, wenn Sie nur wollen. Nee, weil überall in der Luft, nee, auch hier in diesem Saale, da ist so ein gewisses Gas. Das kann man nicht riechen, oder naja, nicht, ist vielleicht übertrieben. Schon mal in Kneipen morgens, wo viel Bier rumsteht, abgestanden, die Zarettenqualm, nicht? Da herrscht dann so ein säuerlicher Duft. Ja, aber sonst, wie gesagt, ist Sauerstoff geruchs- und geschmackslos. Und wenn man jetzt vorher heimlich so ein bisschen Kohlenstoff in der Lunge nimmt, bei uns in Ruhrpott ist ja sowieso kein Kunststück, ja, und saugt denn dieses Gas ganz kräftig ein. Ich so, dann entsteht hier in meinem Brustkasten, nicht, oder bei Ihnen schon mal im Busen, je nachdem, entsteht dann dieses Zeugs, diese Kohlensäure, wo das Bier so wunderbar herrlich von schäumt. Und ist wieder mal ein chemisches Experiment gelungen. Ja, ich meine, ich bin ja jetzt kann man sagen, richtig so ein bisschen Fachmann auf diesem Gebiet. Und zwar kommt das durch den Franz Zichorski. Das ist ein ehemaliger Arbeitskollege. Ja, den hatten sie ja letzten Frühjahr schon auf Rente gesetzt. Nee, was soll er jetzt machen den ganzen Tag? Nicht, seine Frau ist wohl auch nicht so besonders gesellig. Und jetzt läuft er immer in die Stadtbücherei und holt sich da so Bücher weg. Nee, und er sagt, diese Sachbücher kriegt man sogar gratis für lau. Ich darf 14 Tage behalten und ich meine, man kann ja heute gar nicht genug tun für seinen eigenen Bildungsnotstand. Naja, ich habe mir dann einen ausgegeben, nicht? Oben bei Küppers Eck haben wir uns so 2-3 Pils getrunken und da hat der Franz mir erzählt, was so in diese Bücher alles drin steht. Und zwar, ich meine, die Damen hier im Saal, sie tragen ja sowas wahrscheinlich nicht. Aber haben Sie da bestimmt schon mal in Schaufenster gesehen, diese schwatte Damenunterwäsche? Nicht so picobello mit Spitzen und Rüschkes dran, diese Lustklamotten. Ja, aber wissen Sie, dass das ein Ergebnis ist von Wissenschaft und Forschung? Ja, da kann man doch diese BHs und Hüftenhalter und was weiß ich für Halter nicht ansehen, dass da schon einmal deutsche Wissenschaftler vorgesessen haben. Ja, und dass sie zuerst das Problem überhaupt nicht knacken konnten mit ihrer schwatte Damenunterwäsche. Na, nun meint ja der Franz, das hing wohl auch alles irgendwie zusammen mit der Atome. Jetzt ist wieder, ne, wenn der Mensch das Wort Atome hört, denkt er gleich am Ivan, ne, am Ami, dass man nur noch eine Chance hat, wenn man schnell eine Aktenmappe am Kopf oder in Stadtkarten Loch einbuddeln tut. Nee, sie, aber das gibt ja viel mehr Atome, wie die Menschen überhaupt wissen. Wie sagt der Franz, so mit seinem Bierglas in der Hand, sagt er, hier, bitte, allein das Bier. Weißt du, was das ist? Alles Atome. Ich sag, na du Blödmann, na pass du mal auf, dass du nicht noch von in der Luft fliegst. Oh nee, da wurde aber ganz ösig. Sagt er, komm, sagt er, jetzt geben wir zwei in der Stadtbücherei. Und dann zeige ich dir die Stelle in dem Buch, wo das steht. Nämlich, er meint die ganze Welt, ne, die Menschen, alles, was wir hier so, Tische, Stühle, Bänke, Schränke, wäre alles aus Atome. Und wenn diese Bieratome jetzt mal ausnahmsweise aus Uran wären, ja, ne, dann könnten wir da tatsächlich von in der Luft fliegen, wenn wir die kritische Menge Bier da, also, weiß ich auch nicht, irgendwie verkasematuckelt hätten. Ja, ne, der Unterschied im Bier wäre eben nur, dass Gott sei Dank nicht aus Uran besteht oder aus Wasserstoff, sondern, ja, wie gesagt, aus Bier. Ne? Und genauso läuft das alles mit die schwarze Damenunterwäsche. Na, ne, sieh, das ist interessant, wenn man da mal hinterguckt. Ja, ich hab mir das Buch so ein paar Tage ausgeliehen. Und da schrieben die zum Beispiel, dass diese ganze Chemie, die hätte ein deutscher Professor, der hätte wohl als erster eines Tages an seiner Universität so ein paar Atome vereinigt, meinetwegen Wasserstoff, Kohlenstoff, vielleicht schon mal ein bisschen Stickstoff oder Sauerstoff mit bei. Wenn man da die Atome von zusammenrührt, dann entsteht daraus also alles Mögliche, auch Plastikeimer, nicht ein Gartenschlauch, ja hier die Nylonhemden, was sie tropfnass am Bügel hängen müssen, die wären ohne die Wissenschaft niemals so lauwarm waschbar. Und genauso, wie gesagt, läuft das mit die schwarze Wäsche oder mit diesem Experiment, ne, diese Kohlensäure, was ich da eben von mir gehaucht habe. Ja, Herrschaften, aber wenn sie das können, dann steht ihnen die ganze Welt offen. Das können sie dann im Bier pusten, wie gesagt, oder im Cola, ne, wenn sie den einfachen Leitungswasser, heißt das hinterher Selters und ist ein Naturbrunnen. Oder wenn man schon mal ein bisschen mehr Druck hintersetzt beim Aushauchen und bläst da dem Tafelwein, wird da dieser Champagner draus. Oder Sekt, wie es in Konsum heißt.